Auch Wohlhabende haben Probleme, die sich existenziell anfühlen können und als Beweis für gesellschaftliche Ungerechtigkeit empfunden werden können. Aber auf diejenigen am unteren Ende der Skala wirkt sich die Ungleichverteilung von Wohlstand in Deutschland drastisch und konkret aus. Armut verringert die Lebenserwartung, schrieb das Robert-Koch-Institut schon 2010 in einem Bericht mit dem Titel »Armut und Gesundheit« und bezog sich darin auf Daten aus dem sozioökonomischen Panel. Anhaltender Stress und eine schlechtere Ernährung sind oft Teil prekärer Verhältnisse. Sie führen zu Krankheiten, die bei Menschen mit genügend Geld statistisch seltener vorkommen. Besonders Herz-Kreislauf, bestimmte Atemwegserkrankungen und Stoffwechselstörungen stehen in einem nachweisbaren Zusammenhang mit Armut. Und genau die hiervon betroffenen BürgerInnen sind in den deutschen Parlamenten kaum oder gar nicht vertreten. Daher kann es auch nicht überraschen, dass ihre Anliegen dort so wenig Gehör finden. Dieses Problem bei der Repräsentation der Anliegen ärmerer Menschen hat gravierende Folgen für deren Sicht auf die Demokratie als solche. Die genauen Ursachen für die traurige Beobachtung, dass die Demokratie derzeit in vielen Ländern eher zurückgebaut wird, ist zwar unter WissenschaftlerInnen umstritten, doch in einem Punkt sind sich die Forschenden einig. Wer die Demokratie erhalten will, muss die wachsende Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft in den Griff bekommen. Dass alle Menschen exakt gleich viel besitzen und verdienen, ist illusorisch und vielleicht auch nicht erstrebenswert. Aber zu große und wachsende Ungleichheit führt dazu, dass Menschen das Vertrauen in den Staat verlieren. Wer sich von der Politik über den Tisch gezogen fühlt, neigt eher dazu, PopulistInnen zu wählen. Nicht alle Menschen, die sich von der Demokratie abwenden und beispielsweise die AfD wählen, wollen wirklich in einer völkischen Diktatur nach NS-Vorbild leben. Aber die Frustration und die Neigung zu Denkzetteln für die da oben steigt, wenn gewählte Abgeordnete sich offenkundig nicht um die Anliegen der breiten Mehrheit kümmern, sondern die Interessen einer kleinen, sehr reichen Minderheit vertreten. Diese Menschen können und müssen wir schnellstens für die Demokratie zurückgewinnen. Aber das wird nur funktionieren, wenn sich die politische Richtung ändert. Wir müssen wieder mehr ökonomische Fairness wagen. Woher kommt die Angst vor Umverteilung? Doch allein auf das Problem mangelnder Repräsentation zu verweisen, greift zu kurz. Gäbe es in der Bevölkerung einen breiten Konsens, dass sehr reiche Menschen einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Landes leisten müssen, würde sich das auch deutlicher im politischen Diskurs niederschlagen. Stattdessen lösen Forderungen nach mehr Gerechtigkeit derzeit oft breiten Widerstand aus. Schnell ist von Neiddebatten und Sozialismus die Rede. Und dies, obwohl über 90% der Menschen durch mehr Gerechtigkeit gewinnen und nur wenige etwas von ihrem Vermögen verlieren würden. Und selbst diejenigen, die wirtschaftlich betrachtet Nachteile erleiden würden, könnten beispielsweise von besseren Straßen, Schulen und Bahnen profitieren. Warum also dieser fast fanatisch anmutende Widerstand breiter Kreise gegen mehr sozialen Ausgleich? Eine ernsthafte Umverteilung wie der Lastenausgleich hat in der Ausnahmesituation nach dem Krieg auch deshalb funktioniert, weil diejenigen, die wirtschaftlich noch etwas zu verlieren hatten, befürchteten, dass auch im westlichen Teil Deutschlands sozialistische Ideen mehrheitsfähig werden könnten. Der politische Diskurs war generell stärker am sozialen Ausgleich orientiert. Und beispielsweise hat sich die SPD erst 1959 in ihrem berühmten Godesberger Programm vom Ziel des Sozialismus verabschiedet. So trugen auch eher konservative Parteien wie die CDU-CSU, Deutsche Partei und FDP den Lastenausgleich mit. Heute hingegen ist mit der Forderung nach Umverteilung keine Wahl mehr zu gewinnen. Forderungen etwa nach einer Vermögenssteuer erhebt selbst die SPD nur noch so leise, dass es kaum jemand mitbekommt. Wie gut die Idee letztlich bei einer Bundestagswahl ankommen würde, wissen wir aber nicht, weil es keine Partei wirklich engagiert und überzeugend versucht. Im Kern fehlt es offenbar an der Überzeugung, dass unser moderner demokratischer Staat langfristig nicht funktionieren kann, wenn nicht alle eine faire Chance auf ein angenehmes Leben in ökonomischer Sicherheit und relativem Wohlstand bekommen.